down, and if you're off at step on, call along, call along. Onderweg is jy goed, als jy rock at step door, call along, ja ho, call along, call along, call along, call along. Onderweg is jy goed, als jy rock at step door, call along. 记得的要死。 风干晒雪深，哦哦，你买酒来，巴拉，三个三巴拉，哦哦，你买酒来，巴拉，三个三，滴滴，哈喽，哒滴，哈喽，滴滴，哈喽，哒喽，滴滴，哈喽，哒滴，哈喽，滴滴，哈喽，滴滴，哈喽，哒滴，哈喽，滴滴，哈喽，哒喽，滴滴，哈喽，哒滴，哈喽，滴滴。 Was wir üben, Formen weisen, ich gebe es nicht wollen, bis so zahnsig mein Sinn, weiter noch, ich gebe es nicht wollen, bis so zahnsig mein Sinn. Hallo, dare, hallo, dare, hallo, dare, hallo, dare, hallo, dare, hallo, dare, hallo, dare, hallo, dare, hallo, dare, hallo, dare, hallo, dare, hallo, dare, hallo, dare, hallo, dare, Thank you. the coin pound push nooit. Hollaré, hollaré, want ze nog krippel schrijf. Hollaré, hollaré, is die holle schinst zijn. Hollaré, hollaré, amari unterraam. Hollaré, hollaré, mir zijn ooi bij im taus. Hollaré, hollaré, ooi kom daar aus mir. Hollaré, hollaré, ooi kom. Thank you. Thank you.